Sag den Mittelstand au revoir von Chicken zu Coco war Pardon, Garçon, mein Mousse au Chocolat von Tinn und Feuerwerk, and the winner is. Sieh mein immer dich, wenn du Herr Schindler bist. Ich mach ne Mio mit Fruity Loops. Die Gang bleibt gleich wie die Looney Tunes. Yeah, Baby, das ist ne Laudatio. Ich hol endlich meinen Oscar wie DiCaprio. Ich bin Dr. Dre, ich bin Dr. Dre. Hip-Hop Hooray, Bitch, Hip-Hop Hooray. Das für meine Bros, so wie Charlie Aqua. Arbeitslos und reich, so wie Charlie Harper. Verdammt, wo sind meine Manschettenknöpfe? Im Room Dining, wenn jemand essen möchte. Bleib verschwenderisch und nein, ich ändere nicht, denn die Zeit ist zu kurz wie Tennisröcke. Fick Fame, Family First. Nur für die Bros, wir sind nie wieder Bro. Nur wegen Rap, kein 9-to-5. Overhyped, aber alles bleibt gleich. Fick Fame, Family First. Nur für die Bros, wir sind nie wieder Bro. Nur wegen Rap, kein 9-to-5. Overhyped, yeah. Aber alles bleibt gleich. Willkommen in der Champions League, in der Präsidenten-Sweepe. Stelle mir Angus Beef nur, dank ein paar Sample Beats von Feta und Spiegeleier. Zu Fame wie Biene Maya. No days off, jeden Abend Familienfeier. Ich mach ne Mio mit Schallplatten. So Hip-Hop, als ob ich Falkschacht bin. Fühlt sich an wie eine Taufe. Mama, ich bin endlich unterwegs nach Hause. Ich bin Pop Daddy, ich bin Pop Daddy. Lasst euch aus dem Ghetto antanzen, Rocksteady. Das für meine Bros, so wie Charlie Aqua. Shindy kleidet alle ein, nämlich Adidasler. Verdammt, wo ist mein Manschettenhemd? Chill mit dem Clan, so wie Method Man. Ich kandidiere nicht, doch alle lieben mich. Volksentscheid, sagt Shindy for President. Fick Fame, Family.